Aufgabe 3 und 4. Firma Allerlei Geräte, guten Tag. Schön, dass Sie bei uns anrufen. Wir sind in wenigen Augenblicken persönlich für Sie da. Danke. Allerlei Geräte, guten Tag. Telefonzentrale, Heidi Schmidt. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, guten Tag. Ich möchte mich beschweren. Ich habe vor 2 Wochen bei Ihnen eine Kaffeemaschine. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche. Ich verbinde Sie mit unserer Kundenbetreuung. Warten Sie bitte einen Moment. Ja, danke. Allerlei Geräte, Bestellungen, Gotthelf am Apparat. Guten Tag, Herr Gotthelf. Ich möchte mich beschweren. Vor 2 Wochen habe ich bei Ihnen eine Kaffeemaschine bestellt. Ah ja, haben Sie vielleicht gerade die Kundennummer oder die Bearbeitungsnummer zur Hand? Ich weiß nicht. Wo stehen die denn? Die müssten Sie auf der Rechnung finden oder auf dem Lieferschein. Aber einen Moment, Sie sagten, Sie haben bei uns bestellt? Was ist denn genau das Problem? Ja, ich habe eine Kaffeemaschine bestellt, eine rote. Und Sie haben eine dunkelbraune geliefert. Das war aber auch ein anderes Modell. Und die ist zu spät angekommen. Außerdem wurde sie nicht bei mir, sondern bei Nachbarn abgegeben. Da sind Sie unzufrieden, klar. Nur dafür bin ich nicht abschließend zuständig. In diesem Fall müsste ich Sie an den Vertrieb verweisen, denn dort wird der Versand der richtigen Ware veranlasst. Ja, dann können Sie mich verbinden? Und sind die wirklich zuständig? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Es ist alles viel einfacher, wenn Sie uns das schriftlich darstellen. Dann können wir es genau überprüfen und wir geben Ihnen dann innerhalb von 24 Stunden Bescheid. Schicken Sie uns einfach eine Mail. Beschreiben Sie, was Sie wollten und was falsch gelaufen ist. Das ist wirklich einfacher für Sie. Ja, also gut, dann schreibe ich Ihnen. Die Mailadresse haben Sie ja noch von der Bestellung. Schreiben Sie im Betreff unbedingt Reklamation. Danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.